Okay. Yeah. Was wollt ihr tun? Wenn ich komme, dann herrscht Ruhe. Ihr seid nicht gut. Stoppt eure Rap-Versuche. Was wollt ihr nun? Außer mich zu übertrumpfen. Ihr wollt den Ruhm. Doch den kriegt nur ich, ihr Huren. Was wollt ihr tun, wenn ich Deutschland regier und die ganze Stadt mit meiner Mucke beschmier? Wollt ihr mich vergassen lassen, wie die Kadetten saßen? Wenn ich dich so sehe, kann ich Hitler hautnah anfassen. Was wollt ihr tun, um mich loszuwerden? Ich sagte schon, ich kann einfach nicht sterben. Ich bring die Musik, die das Land dringend braucht. Ich weiß, du kleiner Mitläufer brauchst sie auch. Ich bin kaum nicht für das Rap ist. Doch es sagt nicht, was ich mache, Bitch. Rede nicht von Rap, wenn du Rap nicht definieren kannst. Rap besteht nicht nur aus Kinderbeef und Arroganz. Ich zieh meinen Schwanz aus der Hose und ich zeig, was ich von euch halte, weil ich weiß, ich bin tight. Ich bin zeitlich gesegnet, Eichel und Schädel. Die sich nichts gefallen lassen und dich dann noch quälen. Was wollt ihr tun? Wenn ich komme, dann herrscht Ruhe. Ihr seid nicht gut. Stoppt eure Rap-Versuche. Was wollt ihr nun? Außer mich zu übertrumpfen. Ihr wollt den Ruhm. Doch den kriegt nur ich, ihr Hure. Ich reiß mir nicht den Arsch auf. Nein, wieso denn? Ich mach Lieder aus dem Handgelenk. Oh man, deine Mutter tanzt zu meinem Beat. Sie erreicht ihren Orgi, weil sie denkt, das wäre mein Glied, der so tief in ihr drin steckt. Trieft wie ein Insekt, weil ich sie zerquetscht. Das ist für mich Fuchsfrap. Oh, ich war entzündlich drauf. Hab einen Track aufgenommen beim Mitzwinger zu Haus. Wir waren drauf, voll auf Jokes und Stories. Haben Freestyle gemacht und das ohne Johnnies. Das war eine geile Zeit für Wiederholungen. Dieser einmaligen hat mich bereit. Oh, keine Frage, doch ich muss mich wecken. Ihr bringt mich zum Einschlafen, ihr seid alles Zecken. Langweilig, oh, so wie dein Flow. Wie Scientology, das seh ich rot. Was wollt ihr tun? Wenn ich komme, dann herrscht Ruhe. Ihr seid nicht gut. Stoppt eure Rap-Versuche. Was wollt ihr nun? Außer mich zu übertrumpfen. Ihr wollt den Ruhm. Doch den kriegt nur ich, ihr Huren.